Deutschlandradio Kultur, das internationale Pressegespräch. Opel in italienischer Hand. Für die Opelaner war das unvorstellbar. Der Verkauf von Opel an Fiat war dementsprechend auch schnell vom Tisch. An diesen Gedanken gewöhnen müssen sich jetzt die Arbeiter von Chrysler. Dort wird Fiat nämlich einsteigen und den amerikanischen Automobilkonzern aus der Pleite retten. Wir sind jetzt verbunden mit Gregor Hoppe in unserem Studio in Rom. Was sagen denn die italienischen Zeitungen zu dieser Übernahme von Chrysler durch Fiat? Also die feiern sie ganz, ganz entschieden. Der sehr seriöse Corriere della Sera aus Mailand, der hat heute eine kleine Analyse-Seite aufgemacht, wo eben der Bankrott von General Motors gleichgestellt wird, sozusagen als historisches Datum mit der Übernahme Chryslers durch die Fiat. Und es wird US-Präsident Barack Obama in der Schlagzeile zitiert wörtlich: Il Presidente Fiat Chrysler salverà migliaia di posti, also wird Tausende von Arbeitsplätzen retten. Das ist eben die Aussage von US-Präsident Barack Obama und die wird sehr genüsslich zitiert hier im Corriere della Sera. Gleichzeitig auf derselben Seite ein Debüt, wie es heißt, des neuen Fiat Cinquecento, das ist ja diese neue Ausgabe, so ähnlich wie der Beetle bei uns den Käfer nachempfindet, gibt es auch diesen neuen Cinquecento seit einigen Jahren, recht erfolgreich hier von der Fiat wieder aufgelegt. Und der ist zum ersten Mal auf der noblen New Yorker Park Avenue zu sehen, nämlich als Fahrzeug des Botschafters. Also da badet man ein wenig in einem kleinen Triumph der italienischen Wirtschaft, sagen wir mal. Da fühlt man sich bestätigt bei Fiat, aber bei Opel war man ja einigermaßen ungeliebt. Gab es darauf Reaktionen in der Presse? Ganz entschieden, ja. Also es ist hier in mehreren Kommentaren und über Wochen hinweg immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die Einstiegsmöglichkeiten von italienischen Unternehmen in der deutschen Wirtschaft doch sehr argwöhnisch beäugt werden. Es gibt hier übrigens auch auf der gleichen Seite des Corriere della Sera einen kleinen Artikel am Rande: Londra e Berlino, also London und Berlin, die ersten Zweifel über Opel und Magna. Da wird der britische Handelsminister Peter Mandelson zitiert, eben mit den Worten, der Fiat-Plan sei eigentlich sehr viel besser gewesen für Opel oder vielmehr wäre sehr viel besser gewesen. Und das ist im Grunde genommen auch die Haltung, die in der gesamten ernstzunehmenden Presse in Italien wiedergegeben wird. Fiat hat unverdientermaßen Opel nicht erwerben können, so zumindest die einhellige Meinung der italienischen Blätter. Und man wartet sehr, sehr vorsichtig ab, was Magna nun mit diesem deutschen Traditionsunternehmen beginnen wird. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Am vergangenen Wochenende haben die G8-Innenminister in Rom getagt. Und da ging es zunächst mal um die Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Italien kommen. Ja, das wird eben wiedergegeben, so als habe Italien als G8-Präsidentschaft irgendwo den Tenor vorgegeben. Ich glaube nicht, dass andere Teilnehmer dieser Runde das ähnlich sehen, aber gerade die regierungsfreundliche Presse in Italien sieht das ja immer wieder so, dass man möglichst die Innenpolitik des Lega-Nord-Ministers Roberto Maroni stärken sollte. Ich zitiere einfach jetzt mal Il Piccolo, das ist das Lokalblatt aus Triest. Pirateria e Mafia, la linea dura di Roma, die harte Linie Roms überzeugt die Großen, hieß es da zu diesem Innenministergipfel. Bei anderen Themen war das sehr wohl so. Was die Einwanderungspolitik betrifft, ganz entschieden nicht. Denn da wehrt sich ja speziell die EU-Verzeihung gegen verschiedene Standards der Italiener und viele andere G8-Staaten, Kanada, Japan etwa, haben natürlich mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun. Andere kleinere Zeitungen in der Provinz, wie zum Beispiel der Messaggero Veneto aus Venetien oder auch aus der Trentino aus dem Trient, die weisen immer wieder auf die Stimme der Kirche hin, die in dieser Debatte sehr, sehr entschieden ist und sich gegen eine harte Linie gegenüber den heimlichen Immigranten einsetzt und für mehr Mitleid, das natürlich als Haltung der katholischen Bischofskonferenz bzw. des Vatikans und sich für mehr Toleranz ausspricht. Also das ist eine ganz interessante Grenze, die da durch die Presselandschaft in Italien gezogen werden kann. Zum Schluss noch ein weiteres Thema. Ministerpräsident Berlusconi macht schon lange keine politischen Schlagzeilen mehr. Da ist es der Rosenkrieg zwischen ihm und seiner Gattin. Wie ist denn da der neueste Stand? Ja, der neueste Stand ist ja, dass dieses berühmte Fest, das er auf seiner sardischen Villa gegeben hat, wo er auch verschiedene Tänzerinnen wohl eingeladen hat, die er dann als Europa-Abgeordnete aufstellen wollte auf die Liste seiner Partei. Das hat ja nicht geklappt, nachdem seine Frau dann eben dagegen protestiert hat. Das wird inzwischen so ein bisschen zu einer Flugbereitschaftsaffäre, kann man sagen, denn es sind Fotos veröffentlicht worden, beispielsweise heute wieder in der Stampa aus Turin, wo man sieht, welche Leute aus Staatsmaschinen aussteigen. Da ist eine Flamenco-Tänzerin zu sehen, heute auf der Stampa Seite 7, oder auch der Hausbarde von Silvio Berlusconi, ist ein Mann namens Apicella, mit dem er zusammen auch schon CDs im Duett herausgegeben hat. Und die steigen da aus Dienstbereitschaftsflugzeugen eben der Luftwaffe. Und das könnte nochmal unterfütterten die Theorie, dass der Premier ja im Grunde genommen sich mehr mit seinem Privat- bzw. Liebesleben beschäftigt als mit den Regierungsgeschäften. Es ist natürlich auch ein donnernder und wetternder Silvio Berlusconi zu sehen. Und vor allem ist ein großer Verweis auf eine andere europäische Zeitung, nämlich die Murdoch-Zeitung The Times aus London, die davon schreibt, Berlusconi werde gerade im Moment die Maske des Clowns vom Gesicht gerissen. Und Berlusconi spricht in Bezug auf die Kritik auch aus dem Ausland von einem internationalen Komplott. Er behauptet sozusagen, Murdoch sein Widersacher, aber in Fernsehfragen auch schon mal sein Geschäftspartner, der stricke an einem Komplott gegen ihn als Medienunternehmer, inspiriert von der Linken, die ihn als Politiker erledigen möchte. Regierungsgeschäfte als Privatparty, Gregor Hoppe in Rom im internationalen Pressegespräch. Gleich hier das politische Feuilleton in der Ortszeit. Heute unter dem Titel: Kann man über Hitler lachen?